zum Geleit. Als ich am 25. Juli 1916 morgens gegen 7:30 Uhr erwachte, schloss ich sogleich geblendet die Augen. Woher kam diese Helle? So viel Licht gab es doch in unserem Unterstand nicht. Ich öffnete die Augen abermals. Ja, zum Kuckuck, wo war ich denn eigentlich? Ich lag in einem frisch gemachten, blütenweißen Bett, in einem großen, hellen Saal, ringsum Betten, ebenso blitzsauber wie das meine. Du bist im Lazarett, sagte ich mir, aber mein Kopf brummte noch zu sehr von der Narkose, um diese Gedanken voll zu erfassen. Ja, ich war im Feldlazarett und ich hatte eine Granatsplitterverletzung im Rücken und ein zerschossenes rechtes Ellbogengelenk. Einige Tage später brachte mir unser vortrefflicher Leutnant Lindenberger etliche Gegenstände ins Feldlazarett, die in unserem zusammengeschossenen Unterstand gefunden und als mein Eigentum erkannt worden waren. Darunter auch ein Manuskript, durch das mitten hindurch ein Granatsplitter geflogen war. Trotz meiner Schmerzen musste ich lächeln. Armer Benno Stehkragen, dachte ich amüsiert, dir ist es im Leben kümmerlich genug gegangen. Und jetzt wird auch noch die Aufzeichnung deiner Lebensgeschichte von einem Granatsplitter durchbohrt. Einige Monate vergingen, bis ich mich wieder mit dem Manuskript beschäftigen konnte. Dass ich im Schützengraben begonnen und an dessen Vollendung mich meine Verwundung gehindert hatte. Man darf sich da freilich kein säuberliches, einseitig auf schönes, weißes Papier geschriebenes Manuskript vorstellen, wie es die Wonne der Redaktionen und Setzereien zu bilden pflegt. Oh nein, dieses Manuskript bestand aus Papieren allen möglichen Formats und aller möglichen Farben. Briefbogen, umgedrehte Umschläge von Briefen, die an mich gekommen waren, Rückseiten von Prospekten, Meldezettel, kurz, ein Manuskript so kraus, wie es der leibliche Benno Stehkragen selbst ist. Unter erschwerten Umständen führte ich die Novelle zu Ende. Der Gebrauch der rechten Hand ist mir ja versagt und ans Diktieren kann ich mich leider nicht gewöhnen. Aber ich hatte meinen tragikomischen Helden Benno viel zu lieb gewonnen, um das Werk in der großen Schublade für unvollendete Entwürfe verschmachten zu lassen. So ziehe denn hinaus, mein lieber, kleiner, buckliger Benno. Deine Lebensreise war voll Beschwernisse. Und wer weiß, ob dir deine Reise auf den Büchermarkt besser bekommen wird. Vielleicht wirst du dir mehr Feinde als Freunde erwerben. Aber habe keine Angst. Ich, dein Vater, behalte dich dennoch lieb. Du hast mir manche trübe Stunde im Schützengraben erhellen helfen. Du bist mein lieber Kriegsjunge. Und wenn du deinem Papa eine besondere Freude machen willst, so erhelle nun auch etlichen Kameraden draußen und im Lazarett ein bisschen die Stunden der Trübheit. Karl Ettlinger.